Thank you. Erstes ersehen, durch Dank und Rühmen kund. Sie fänget bei sich an, des Heilands Wunder zu erzählen, was er an ihr als seiner Macht getan. O menschliches Geschlecht, des Satans und der Sünden Knecht, du bist befreit durch Christi tröstendes Erscheinen von dieser Last und Dienstbarkeit. Jedoch dein Mund und dein verstockt Gemüte verschweigt, verleugnet solche dass dich nach der Schrift ein allzu scharfes Urteil trifft. Verstockung kann gewaltige verblenden, wie sie des höchsten Armen Stuhle stößt. Doch dieser Arme hilft, ob schon vor ihm der Erdenkreis erhebt. Hingegen die Elenden, wo erlöst. O hochbeglückte Christen, auf, machet euch bereit, jetzt ist die angenehme Zeit, die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Der Heiland heißt euch Leib und Geist mit Glaubensgaben rüsten. Auf Ruf zu ihm in brünstigem Verlangen, um ihn im Glauben thank you. Thank you. der Liebe wohnt. Nach seiner Liebe wohnt das schwache Fleisch, den irdischen Mund, durch heiliges Feuer kräftig zwingen, durch heiliges Feuer kräftig zwingen. Er wird nach seiner Liebe wund das schwache Fleisch, den irdischen Mund, durch heiliges Feuer kräftig zwingen. Heiliges Feuer kräftig zwingen.